Ufer Bildschirmtext, Ufer Bildschirmtext. Hab heute Nacht nichts zu tun, heute Nacht nichts zu tun. Ich brauch ein Rendezvous, ich brauch ein Rendezvous.